Zum 5. Todestag vom großen Genossen Kim Jong-il ist ein verehrter Genossen Kim Jong-un am 13. Dezember ein Telegramm vom syrischen Präsidenten Bashar al-Assad eingegangen. Darin unterstrich er, Genosse Kim Jong-il habe einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die DFRK großen Sieg im Kampf für Fortschritt und Entwicklung sowie für die Verteidigung des Sozialismus und der Nation erdinge. Er wünsche, dass Genosse Kim Jong-un die koreanische Revolution, die Genosse Kim Jong-il ewiger Führer der Partei der Arbeit Koreas geführt habe und deren Mission, der Kampf für die Partei und die Revolution, das Vaterland und Volk und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt sei, vollende.